dunklen Himmel. Selbst in der Ferne können sie nicht verschwinden. Wo ich jetzt wäre ohne diese Dinge? In der dunklen Atmosphäre, in den Träumen, wo ich mich befinde. Es ist surreal, in jedem Traum, wo ich war, nahm ich alles wahr, fühlte und spürte, als wär ich da. Wärme und Kälte, Brücken und Berge, jeden Weg, den ich lief, brachte mich zurück in die Ferne. So stand ich da, wusste nicht, wo ich war, suchte nach dem Glück, aber wusste nicht, wo es war. Doch dann wusste ich, wie mir geschah. Ich wachte auf, mein Glück lag da, sie macht mich stark, sie gibt mir die Kraft. Mein Stern, mein Schatz. Jede Prüfung, die auf mich wartet, nehme ich an. Ich bin zuversichtlich, dass ich schaff. Gefangen in der Welt der Gedanken, lieg ich da. Selbst wenn ich träume, bin ich wach. Schau mal, wo ich hin, denn dafür sind sie da. Und Träume sind so schön, dennoch meistens nicht wahr. Wir leben in der Tat. Wenn wir schlafen, sind wir wach. Der Tag wird zu Nacht. En un mundo donde está prohibido no soñar. La única ley, abrir la mente y volar. Visualizar el objetivo y luchar por conquistarlo. Creer en uno mismo y dejarse llevar. En medio de la noche no hay lugar para la duda. Con fe dejarás a la negatividad desnuda. Que nadie te diga si podrás o no alcanzarlo, pues es fruto de su envidia y por ello en eso se escuda. Recuerda, no hay nada más libre que la mente. El pensamiento vuela alto y marca tu presente. Ante momentos de duda muestra tu superación. Si buscas la razón, pregunta al corazón, pues él no miente. Mentalidad de niño, conciencia de veterano. La dificultad de la vida la pone el ser humano. No me hace falta dormir para vivirlo. Luchamos a muerte siempre para poder cumplirlo. Ich will mich